es wird, du Vorbild aller Königinnen. Du musstest allen Schmuck gewinnen, dir deinen Scheitel itzt verklärt. Nun trägst du vor des Lammes Throne, anstatt des Purpurs Eitelkeit, ein perlenreines Unschuldskleid und spottest dir verlassene Krone. So weit der volle Weichselstrand, dir Nister und die Warte fließet, so weit sich Ebb und Mut ergießet, erhebt dich beides Stadt und Land. Weichselstrand, dir Nister und die Warte fließet, so weit sich Ebb und Mut ergießet, erhielt dich Stadt und